Abschnitt 11 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel, Teil 2. Ich habe in meinem ganzen Leben solche Beine noch nicht gesehen, sprach Miss Squeers im Fortgehen bei sich selbst. In Wahrheit, Miss Squeers war in Nicholas Nickleby verliebt. Um zu erklären, wie es zuging, dass die junge Dame so plötzlich eine Leidenschaft für Nicholas gefasst hatte, wird es nötig sein, beizubringen, dass die Freundin, bei welcher sie einige Tage verweilt, eine Müllerstochter von erst 18 Jahren und mit dem Sohne eines Kornmäklers im nächstgelegenen Marktflecken versprochen war. Miss Squeers und die Müllerstochter hatten als vertraute Freundinnen einer Mädchensitte gemäß vor etwa 2 Jahren untereinander verabredet, dass diejenige, die sich am ersten verloben würde, das große Geheimnis dem Busen der andern sofort und ehe eine lebende Seele darum wüsste, anvertrauen und sie ohne Zeitverlust zur Brautjungfer erwählen sollte. Getreu dem Bunde war eines Abends die Müllerstochter, nachdem ihr der Kornmäklerssohn genau 25 Minuten nach 10 Uhr Herz und Hand angetragen, um 11 Uhr hergelaufen und mit der erfreulichen Kunde in Miss Squeers Schlafzimmer gestürzt. Da nun Miss Squeers 5 Jahre älter und, was gleichfalls sehr viel bedeutend, aus ihren Zähnen war, so hatte sie seit jenem Abende große Sehnsucht empfunden, den Freundschaftsbeweis der Müllerstochter erwidern und dieselbe in den Besitz eines ähnlichen Geheimnisses setzen zu können. Allein sei es, dass ihr niemand oder dass sie selbst niemandem gefiel, sie hatte noch keine Veranlassung dazu gefunden, noch kein Geheimnis zu offenbaren gehabt. Sobald sie nun aber Nicholas gesehen und gesprochen, setzte sie den Hut auf, eilte spornstreichs zu der Freundin, ließ dieselbe ihr altes Verschwiegenheitsgelübde feierlich wiederholen und erklärte ihr sodann, dass sie, zwar noch nicht ganz eigentlich verlobt, doch im Begriff sei, sich zu versprechen, nicht mit einem Kornmäklers, sondern dem Sohne eines vornehmen Gentlemans, der unter höchst besonderen und geheimnisvollen Umständen nach Dotheboys Hall gekommen war, was Miss Squeers nach mehrfachen Andeutungen guten Grund hatte zu glauben. Umhergelockt durch den Ruf ihrer vielen und großen Reize, um sie zu werben und sie heimzuführen. »Es ist ein ganz außerordentlicher Fall«, sagte Miss Squeers. »Freilich, so etwas ereignet sich nicht alle Tage«, stimmte die Freundin bei. »Aber was hat er denn zu dir gesagt?« »Ach, frag mich doch nicht, was er gesagt hat«, antwortete die Verlobte oder doch angehende Verlobte. »Hättest du nur seine Blicke und sein Lächeln gesehen?« »Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so, oh, so verdutzt gewesen.« »Warf er dir einen solchen Blick zu?« fragte die Müllerstochter so gut sie konnte, das schmachtende Liebäugeln des Kornmäklers nachahmend. »Ja, so war sein Blick, nur noch gentiler«, erwiderte Miss Squeers. »Ah«, sagte die Freundin, »dann hat er etwas im Sinne, verlass dich darauf.« Miss Squeers, die der Sache doch noch ein wenig misstraute, ließ sich keineswegs ungern in ihren Herzenswünschen durch eine vollgültige Autorität befestigen. Und als sie im weiteren Verlaufe des Gesprächs nicht wenige Ähnlichkeiten zwischen dem Benehmen des Hülfslehrers und des Kornmäklers entdeckte, wurde sie so ausnehmend offenherzig, dass sie der Freundin eine Menge von Dingen anvertraute, die Nikolas nicht gesagt hatte und welche sämtlich so schmeichelhaft waren, dass sie gar keinen Zweifel übrig ließen. Sie verbreitete sich darauf über ihr grausames Schicksal, Eltern zu haben, die ihrem zukünftigen entschieden abgeneigt wären, und verweilte bei diesem unglücklichen Umstande umso länger, da die Eltern der Freundin die Verlobung ihrer Tochter vollkommen gern gesehen hatten, bei deren ganzen Liebeshandel es daher so gewöhnlich und prosaisch als möglich zugegangen war. Die Freundin drückte den Wunsch aus, Nikolas zu sehen. »Das sollst du, Tilda«, sagte Miss Squeers. »Ich würde ja die undankbarste Kreatur auf der Welt sein, wenn ich's dir abschlüge. Meine Mutter wird wahrscheinlich übermorgen auf ein paar Tage das Feld räumen, und sobald dann die Luft rein ist, lade ich dich und John zum Tee ein, und ihr sollt ihn kennenlernen.« Dies war ein entzückender Plan, und die Freundinnen trennten sich erst, nachdem sie ihn ausführlich besprochen hatten. Mrs. Squeers trat in der Tat am zweiten Tage ihre Reise an, die den Zweck hatte, 3 neue Kostschüler zu holen und die Angehörigen 2 Alten wegen einer rückständigen Schuld zu ermahnen. Mr. Squeers benutzte dergleichen Gelegenheiten stets, sich in dringenden Geschäften nach dem Marktflecken zu begeben und denselben bis 10 oder 11 Uhr in einem Gasthause obzuliegen, und so brachte denn Miss Squeers leicht eine Vereinbarung zustande, gemäß welcher der Schulherr seinem Hülfslehrer mitteilte, dass er um 5 Uhr abends im Familienzimmer zum Tee erwartet werde. Miss Squeers befand sich natürlich, als die Stunde herannahte, in grausamer Beklommenheit und hatte ebenso natürlich die möglichst vorteilhafteste Toilette gemacht. Ihr Haar, das mehr als einen Anhauch von Röte hatte und zu einem Tituskopfe kurz abgeschnitten war, lief in 5 Lockenreihen auf dem Scheitel zusammen und war vorläufig mit großer Kunst so geordnet, dass es das zweifelhafte Auge halb versteckte, nichts zu sagen von der blauen Leibbinde, deren Ende am Rücken hinunterwallten, dem gestickten Schürzchen, den langen Handschuhen, der grünen Gaseschärpe über der rechten Schulter und unter dem linken Arme und den sonstigen zahlreichen Leistungen der edlen Toilettenkunst, die als ebenso viele für Nikolas Herz bestimmte Pfeile gelten konnten. Sie hatte ihre Anordnungen kaum zu ihrer vollkommenen Zufriedenheit beendigt, als die Freundin mit einem Bündelchen anlangte, das verschiedene Putzartikel enthielt, die sie dem Wetter nicht hatte aussetzen mögen. Sie schmückte damit unausgesetzt redend ihre Person in Miss Squeers Kämmerchen, und als ihr Miss Squeers das Haar gemacht hatte, machte sie Miss Squeers das Haar, wobei sie noch einige kleine Verbesserungen in Gestalt von Löckchen im Nacken anbrachte, und als darauf beide einander erklärt hatten, vollkommen befriedigend aufgedonnert zu sein, zogen sie die langen Handschuhe an und begaben sich im vollen Staate und bereit, die Gesellschaft zu empfangen, hinunter. »Wo steckt denn John, Tildchen?« fragte Miss Squeers. »Er ist nur nach Hause gegangen, um sich in Wix zu setzen«, erwiderte die Freundin, »wird aber gegen die Zeit hier sein, dass der Tee gezogen hat.« »Wie mir das Herz puppert«, bemerkte Miss Squeers. »Ah, ich kenne das«, sagte die Müllers Tochter. »Du weißt, Tildchen, ich bin es noch nicht gewohnt«, sagte Miss Squeers und legte die Hand an die linke Seite ihrer Leibbinde. Du wirst dich bald genug daran gewöhnen, tröstete die Verlobte, und während sie sich so unterhielten, erschien die hungrige Magd mit dem Teekessel, und gleich darauf wurde geklopft. »Da ist er«, rief Miss Squeers. »Ach, Tillchen!« »Psst«, flüsterte Tillchen, »ruf herein!« »Herein«, rief Miss Squeers mit schwacher Stimme, und Nicholas stand im Zimmer. »Ihr Diener«, sagte er, ohne von fern seine Eroberung zu ahnen. »Ich hörte von Mr. Squeers, dass...« »Oh ja, es ist ganz recht, fiel Miss Squeers ein. Papa ist ausgegangen, Sie werden aber gewiss nicht böse darüber sein.« Sie sagte dies schalkhaft. Nicholas machte große Augen, wich indes zerstreut einer Erwiderung aus, da er eben gegen alles ziemlich abgestumpft war, entwickelte aber dennoch unbewusst, als er der Müllers Tochter vorgestellt wurde, so viel Anmut, dass die junge Dame vor Bewunderung fast außer sich geriet. »Wir warten nur noch auf einen Herrn«, bemerkte Miss Squeers, den Deckel von dem Teetopfe abnehmend und hineinschauend, ob der Tee schon braun genug wäre. Es galt Nicholas vollkommen gleich, ob sie auf einen oder 20 Herren warteten. Die Mitteilung ließ ihn daher vollkommen gleichgültig, und da er nicht bei Laune war und keinen besonderen Grund sah, sich angenehm zu machen, so blickte er durch das Fenster und seufzte unwillkürlich. Nun wollte es der Zufall, dass Miss Squeers Freundin von scherzliebender Gemütsart war. Als sie daher Nicholas seufzen hörte, begann sie, die Liebenden mit ihrer Blödigkeit und Einsilbigkeit aufzuziehen. »Wenn es aber davon kommt, dass ich hier bin«, fügte sie hinzu, »so fasst euch nur ein Herz und kümmert euch gar nicht um mich, denn ich bin ja in derselben Verdammnis. Ihr könnt wirklich dreist tun, als wenn ihr allein wäret. Also nur immer zu.« »Tilda«, sagte Miss Squeers bis in die Haarspitzen errötend, »pfui, so schäme dich doch«, und die beiden Freundinnen huben an zu flüstern und zu kichern und lugten von Zeit zu Zeit über die Taschentücher hinüber nach Nicholas, der zuerst in ein unbegrenztes Erstaunen verfiel und sodann trotz seiner Verstimmung in ein lautes Gelächter ausbrach, denn die bloße Vorstellung, dass er und Miss Squeers ineinander verliebt wären und das über alles abgeschmackte Aussehen und Benehmen der Mädchen deuchten ihm so unendlich lächerlich, dass er schlechterdings nicht ernsthaft zu bleiben imstande war. »Da ich einmal hier bin«, sprach er bei sich selbst, »und da man gleich viel aus welchem Grunde von mir zu erwarten scheint, dass ich den Liebenswürdigen spiele, so würde es Torheit sein, wie ein Tropf da zu sitzen. Es ist das Vernünftigste, mich nach der Gesellschaft zu bequemen, wie sie ist.« Er rückte demgemäß seinen Stuhl näher an den Tisch, hatte bald ein lebhaftes Gespräch in den Gang gebracht, und die Damen schwammen in Entzücken über sein verändertes und galantes Benehmen, als der erwartete Schäfer, das Haar noch nass vom Waschen und angetan mit einem reinen Hemde, eintrat, dessen Kragen für einen riesenhaften Vorfahr von ihm hoch genug gewesen sein würde und das nebst einer weißen Weste von ähnlichen Dimensionen die Hauptzierde seiner Person bildete. »Guten Abend, John, bist du endlich da?« rief ihm Miss Mathilde Price, dies war der Name der Müllers Tochter, entgegen. »Ja«, erwiderte John mit einem Grinsen, das selbst hinter seinem Riesenhemdkragen sichtbar war. »Ich muss um Vergebung bitten«, nahm Miss Squeers nach einer Pause das Wort, »meine Schuldigkeit als Wirtin noch nicht getan zu haben. Mr. Nickleby, Mr. John Browdie.« »Ihr Diener, Sir«, sagte John, der zwischen 6 und 7 Fuß hoch und dessen Kopf und Leib eher über als unter dem richtigen Maße waren. »Freue mich, Sie kennenzulernen«, entgegnete Nikolas, »schreckliche Verwüstungen unter den gerösteten Butterschnitten anrichtend.« Mr. Browdy war nicht sehr geübt in der Kunst der Konversation. Er grinste daher abermals und griff gleichfalls zu den Butterschnitten. »Ist die Alte fortgegangen?« fragte er mit sehr vollem Munde. Miss Squeers nickte bejahend. Mr. Browdy schien durch ein besonders breit gezogenes Greinen andeuten zu wollen, dass seiner Meinung nach Grund zum Lachen vorhanden wäre, und setzte seine Angriffe auf die Butterschnitte mit verdoppelter Lebhaftigkeit fort. Es war eine wahre Lust, zuzuschauen, wie er und Nikolas den vor ihnen stehenden Teller leerten. »Sie werden gewiss nicht alle Abend Butterschnitte haben, guter Freund«, sagte er, nachdem er Nikolas eine lange Zeit über den leeren Teller hinüber angestarrt hatte. Nikolas biss sich auf die Lippen und verfärbte sich, tat indes, als wenn er nicht gehört hätte. »Beim Dolker«, fuhr Browdy ein lautes Gelächter aufschlagend fort, »es gibt hier nicht gar zu viel. Wenn Sie lange genug bleiben, wird nix an Ihnen bleiben wie Haut und Knochen. »Sie sind sehr spaßhaft, Sir«, sagte Nikolas empfindlich und verächtlich. »Nee, es ist mein Ernst«, erwiderte Browdy. »Der vorige Lehrer war, meiner Sir, ein wahrhaftiger Hering.« Der Gedanke an die Magerkeit des vorigen Hilfslehrers schien Mr. Browdy in das höchste Entzücken versetzt zu haben, denn er lachte, dass ihm die Tränen in die Augen traten, die er mit den Rockärmeln abwischte. »Ich weiß nicht«, nahm Nikolas, in welchem der Zorn sich regte, das Wort, »ob Ihr Scharfsinn so bedeutend ist, dass Sie das Verletzende Ihrer Bemerkungen einzusehen vermögen. Ist es aber der Fall, so haben Sie die Güte.« »Wenn du noch ein einziges Wort sagst, John«, schrie Miss Price, ihrem Liebhaber den Mund zuhaltend, »nur ein halbes Wort, so vergebe ich dir niemals wieder und spreche mit dir nie wieder.« »Schon gut, mein Engel«, erwiderte der Kornmäkler, Miss Mathildas Munde einen derben Kuss aufdrückend. »Was frag ich noch? Lass'm doch.« Nun aber musste sich Miss Squeers bei Nikolas in das Mittel legen, und sie tat es unter vielen Anzeichen von Angst und Schrecken. Die Wirkung der doppelten Einschreitung bestand darin, dass Nikolas und John einander mit großer Feierlichkeit über dem Tische die Hände reichten, und das Schauspiel war so imponierend, dass Miss Squeers gänzlich überwältigt wurde und Tränen vergoss. »Was fehlt dir denn, Fanny?« fragte Miss Price. »Nichts, Tilda«, antwortete Fanny schluchzend. »Es hat ganz und gar nichts zu sagen gehabt, nicht wahr, Mr. Nickleby?« sagte die Müllers Tochter. »Nicht das Mindeste«, erwiderte Niklas, »beruhigen Sie sich nur.« »So ist's recht«, flüsterte sie, »sagen Sie ihr ein paar freundliche Worte, so wird sie bald aufhören. Soll ich mit John ein wenig hinausgehen?« »Beileibe nicht«, sagte Nikolas ganz bestürzt. »In aller Welt, weshalb wollten Sie das tun?« »Nun, das muss ich sagen«, flüsterte sie ihm einigermaßen geringschätzig zu. »Sie sind mir der rechte Liebhaber.« »Was wollen Sie damit sagen? Ich bin kein Liebhaber und hier am wenigsten. Ihre Äußerung ist mir rein unerklärlich.« »Ah, ist Ihnen unerklärlich. Nun ja, die Männer sind alle unbeständig, waren es von jeher und werden es sein. Das ist mir klar, sehr klar.« »Unbeständig, um des Himmels willen, was denken Sie? Sie werden doch nicht glauben, Gott bewahre, ich glaube gar nichts«, unterbrach ihn Miss Price spöttisch und unwillig. »Sehen Sie sie nur an. Sie ist so hübsch angezogen und sieht so gut, sieht wirklich beinahe hübsch aus. Sie sollten sich schämen.« »Meine liebe Miss Price, was geht es denn mich an, ob sie gut angekleidet ist oder gut aussieht?« Sie brauchen mich gar keine liebe Miss zu nennen, sagte Miss Price, konnte sich dabei indes eines wohlgefälligen Lächelns nicht enthalten, denn sie war hübsch, auch nach ihrer weltunerfahrenen Art kokett, und Nicholas ein artiger junger Mann, und sie hielt ihn für das Eigentum einer anderen. Lauter Gründe, weshalb es ihr schmeichelte, zu glauben, dass sie einigen Eindruck auf ihn gemacht hätte. »Sie brauchen mich gar keine liebe Miss zu nennen, denn Fanny würde nur mir die Schuld geben. Kommen Sie, wir wollen ein wenig Karten spielen.« Sie hatte die letzten Worte laut gesprochen und trippelte zu ihrem Yorkshire-Recken. Nicholas wusste durchaus nicht, was er von dem ganzen Vorgange denken sollte. Nur das eine stand ihm klar vor der Seele, dass Miss Queers ein alltäglich aussehendes und Miss Price ein hübsches Mädchen wäre, und er hatte nicht Zeit, der Sache weiter nachzusinnen, denn er musste sich zu den anderen niedersetzen, die beschlossen hatten, dass Spekulation gespielt werden sollte. »Wir sind unserer nur vier, Tiltchen«, sagte Miss Queers, bedeutsam nach Nicholas schielend, »tun also wohl am besten, je zwei gegeneinander zu spielen.« »Was sagen Sie dazu, Mr. Nickleby?« fragte Miss Price. »Ich bin es sehr gern zufrieden«, antwortete Nicholas und warf, ohne alle Ahnung seiner empörenden Untat, die beiden Markenhäufchen zusammen, die für ihn selbst und Miss Price bestimmt waren. »Mr. Browdie«, sagte Miss Queers mit fast erstickter Stimme, »sollen wir Bank gegen Sie machen?« John willigte starr über des Hilfslehrers Unverschämtheit ein, und Miss Queers warf der Freundin einen giftigen Blick zu und wieherte krampfhaft. Nicholas hatte zu geben und bekam gute Karten. »Wir wollen alles gewinnen«, bemerkte er. »Tilda hat schon etwas gewonnen, worauf sie, wie ich glaube, nicht rechnete. Nicht wahr, Tiltchen?« sagte Miss Queers boshaft. »Nur 1,5 Dutzend, liebste Fanny«, erwiderte Miss Price sich anstellend, als wenn sie die Frage im buchstäblichen Sinne verstanden hätte. »Wie schwer von Begriffen du heute Abend bist«, höhnte Miss Queers. »Wird dir die Zeit lang?« »Oh, ich bin hell genug und amüsiere mich königlich«, erwiderte die Freundin, »aber du scheinst nicht recht auf deinem Schick zu sein.« »Ich«, rief Miss Queers aus, biss sich die Lippen und zitterte vor Eifersucht. »Oh, du irrst gewaltig.« »Nun, das ist schön«, sagte Miss Price, »deine Locken gehen aber aus, liebe Fanny.« »Kümmer dich nur nicht um mich«, kicherte Miss Queers, »sondern gib auf deinen Partner Acht.« »Schönen Dank, dass Sie daran erinnern«, sagte Nicholas, »es tut Not.« Browdie schlug sich ein paar Mal mit der geballten Faust auf die Nase, wie um in Übung zu bleiben, bis er eine genügende Veranlassung bekäme, das Antlitz eines andern Herrn zu bearbeiten, und Miss Queers stieß den Kopf so entrüstet in die Höhe, dass der durch ihre in Bewegung gesetzte Lockenfülle erzeugte Windstoß fast das Licht ausgewehrt hätte. »Ich habe wirklich nie so viel Glück gehabt«, rief die gefallsüchtige Miss Price, nachdem noch ein paar Spiele gemacht waren. »Es kommt allein von Ihnen, glaube ich, Mr. Nickleby. Ich möchte Sie immer zum Partner haben.« »Ich würde mir gleichfalls nichts Besseres wünschen können«, sagte Nicholas. »Sie werden aber eine böse Frau bekommen«, bemerkte Miss Price, »wenn Sie immer so viel Glück beim Kartenspiele haben.« »Wenn Ihr Wunsch erfüllt würde, gewiss nicht«, erwiderte Nicholas galant. »Es wäre schon eine kleine Jahresrente wert gewesen, zu sehen, wie der Kornmäkler auf seine Nase hämmerte, Miss Queers die ihre gerümpfte, Miss Price triumphierte, beide eifersüchtig zu machen, Und Nikolas vergnügt und ohne Ahnung da saß, dass er allen die Galle erregte. »Sie lassen uns die Unterhaltung ganz allein führen«, bemerkte Nikolas heiter umherblickend und die Karten aufnehmend, um von Neuem zu geben. »Sie unterhalten sich ja so allerliebst mit Tilda«, kicherte Miss Queers, »dass es schade wäre, sie zu unterbrechen. Nicht wahr, Mr. Browdie?« »Mitnichten«, entgegnete Nikolas, »wir sprechen nur allein, weil niemand mitspricht.« »Sie sprechen natürlich gern mit euch, wenn ihr nur etwas sagt«, fiel Miss Price ein. »Ich danke dir, gute Tilda«, sagte Miss Queers schnöder und sich hoch in die Brust werfend. »Ihr könnt ja auch miteinander sprechen, wenn ihr mit uns nicht sprechen mögt«, fuhr Miss Price ihren Liebhaber neckend fort. »John, warum sprichst du denn gar nicht?« »Warum ich nicht spreche?« »Nun freilich, warum bist du so maulfaul und sitzest da und siehst aus wie ein Brummbär?« »Blitz und Donner, so will ich sprechen«, fuhr der Yorkshire auf und schlug mächtig mit der Faust auf den Tisch. »Und was ich sagen will, ist dies. Ich will ein Hundsfrotz sein, wenn ich dies noch länger ansehe. Komm gleich mit mir nach Haus, und ihr, da, mein junger glatter Zungenheld, mögt euch in Acht nehmen vor einem entzweigschlagenen Kopfe, wenn ihr mir mal wieder unter die Fäuste kommt.« »Barmherziger Himmel, was ist dies, John?« rief Miss Price in verstelltem Erstaunen aus. »Komm nach Haus, sag ich dir, gleich nach Haus«, erwiderte der Yorkshire zornig. Miss Queers brach in Tränen aus, teils aus rasendem Verdrusse, teils aus dem ohnmächtigen Verlangen, mit ihren schönen Fingernägeln jemands Gesicht zu zerkratzen, und dieser ganze Zustand der Dinge war durch das Benehmen dreier Mitglieder der Gesellschaft herbeigeführt, deren jedes indes seinen Teil der Schuld in besonderer Weise trug. Miss Squeers hatte ihn dadurch veranlasst, dass sie sich des absonderlichen Glückes gerühmt, einen Liebhaber zu besitzen, ohne hinlänglichen Grund dazu zu haben. Miss Price dadurch, dass sie ihr Benehmen nach drei Beweggründen eingerichtet, welche bestanden, erstlich in dem Wunsche, ihre Freundin für die Anmaßung zu bestrafen, ohne genügenden Rechtstitel, hinlänglich ihrer Würde mit ihr zu rivalisieren, zweitens in dem Vergnügen, das sie empfand, ihre Eitelkeit durch die Galanterie eines artigen jungen Mannes geschmeichelt zu sehen, und drittens dem Wunsche, dem Kornmäkler die große Gefahr zum Bewusstsein zu bringen, welche er laufen würde, wenn er ihre Hochzeit noch länger verzögerte. Und Nikolas endlich dadurch, dass er auf ein halbes Stündchen sein Leid vergessen und sich in seiner Heiterkeit hatte gehen lassen, sowie auch dadurch, dass er aufrichtig wünschte, den Schein von sich abzuwälzen, auch nur die mindeste Neigung für Miss Queers zu hegen. Und so konnte denn freilich nichts natürlicher sein, als was gewirkt hatte und was dabei herausgekommen war. Denn die jungen Damen werden danach trachten zu heiraten und werden einander drängen und stoßen beim Wettlaufe nach dem Altare und werden jede Gelegenheit benutzen, ihre Vorzüge bestmöglich zur Schau zu bringen, bis an das Ende der Zeiten, wie sie es vom Anbeginn derselben getan haben. »O jerum, und nun ist Fanny schon wieder in Tränen«, rief Miss Price wie aufs Neue erstaunend aus. »In aller Welt! Was hast du, liebe Fanny?« »Oh, Sie wissen es nicht, Miss Price, natürlich, Sie wissen es nicht. Ich bitte, inkommodieren Sie sich nicht durch zärtliche Nachfragen«, versetzte Miss Queers jene Veränderung ihrer Gesichtszüge bewirkend, die die Kinder »jemand eine Fratze machen« nennen. »Nun, das gestehe ich«, rief die Freundin aus. Und wer kümmert sich darum, ob Sie etwas gestehen oder nicht, Miss?« rief Miss Squeers die erwähnte Gesichtsveränderung wiederholend zurück. »Sie sind ungeheuer höflich, Miss. Ich werde zu Ihnen nicht kommen, um Unterricht in der Höflichkeit zu nehmen, Miss.« »Sie brauchen sich keine Mühe zu geben, Miss, denn es würde Ihnen doch nichts helfen.« Miss Squeers wurde kirschbraun im Gesicht und dankte Gott, dass sie keine so dreiste Stirn hätte, wie gewisse Leute, wogegen Miss Price sich Glück wünschte, nicht von dem blassen Neide gewisser anderer Leute geplagt zu sein, worauf Miss Squeers wiederum einige allgemeine Bemerkungen über Müllerdirnen und die Gefahr hinwarf, mit ordinären Personen Umgang zu pflegen, womit endlich Miss Price vollkommen übereinstimmte, hinzufügend, dass sie schon längst so gedacht und es sich selbst vorgeworfen habe, sich mit einer Schulmeistermamsell abzugeben. »Tilda«, rief Miss Squeers mit Würde aus, »ich hasse dich jetzt als meine bitterste Feindin.« »Ah«, rief Miss Price, ihre Hutbänder mit einem so zornigen Rucke zubindend, dass sie fast abgerissen wären, »und ich schwöre dir's, dass ich auch keine Liebe und Freundschaft an dich wegwerfe. Du wirst dir die Augen noch ausweinen, wenn ich fort bin. Sieh, das sage ich dir, und wir sprechen uns wieder.« »Und ich sage dir, ich frage so viel nach dir und nach allem, was so ein Müllertier sagt«, rief Miss Squeers. »Du wirst mich nie wiedersehen, und wir sprechen uns also nicht wieder. Sieh?« »Es ist mir sehr erfreulich, von einer Schulfüchsin zu hören, dass sie mir einen unangenehmen Anblick ersparen will«, versetzte die schöne Müllerin mit einem tiefen Knickse. »Ich wünsche Ihnen eine wohlschlafende Nacht und angenehme Träume, Miss Squeers.« Mit diesem Segenswunsche zum Scheidegruße schoss Miss Price aus dem Zimmer heraus und ihr nachschritt der lange Yorkshirer mit Nicholas zum Abschiede. Finstere Zornblicke jener eigentümlich ausdrucksvollen Art wechselnd, durch welche die eisenfressenden Helden in melodramatischen Vorstellungen sich gegenseitig andeuten, dass sie einander zu gelegener Stunde schon wieder zu treffen gedenken. Sie waren kaum fort, als Miss Squeers die Vorhersagung ihrer gewesenen Freundin durch eine sehr reichliche Tränenflut erfüllte, welche sie dann und wann durch jammervolle Wehklagen und unzusammenhängende Worte unterbrach. Nicholas hörte und sah ein Weilchen unschlüssig, was er tun sollte, zu, da ihm indes ahnte, der Paroxysmus würde damit enden, dass er sich entweder umarmen oder kratzen lassen musste, und weil er vermeinte, dass die eine Strafe so angenehm als die andere sein mochte, so entfernte er sich ganz sacht, während Miss Squeers in ihr Taschentuch ächzte. »Das ist nun«, dachte er, als er sich nach dem finsteren Schlafzimmer hingetastet hatte, »das ist nun die Folge von meiner verwünschten Willfährigkeit, mich nach jeder Gesellschaft zu schicken, in die mich der Zufall führt. Hätte ich stumm und teilnahmslos dagesessen, wie ich's hätte tun können, so würde es nicht zu dem ärgerlichen Auftritte gekommen sein.« Er horchte ein paar Minuten, doch war alles still. »Ich war froh«, murmelte er, »auf ein Stündchen aus dieser Marterhöhle erlöst zu werden, und nun bin ich die Veranlassung gewesen, dass sich die Mädchen in den Haaren liegen, und habe mir zwei neue Feinde gemacht, wo ich deren, der Himmel weiß es, bereits genug hatte. Doch es ist die gerechte Strafe dafür, dass ich, wenn auch nur auf kurze Zeit, vergaß, wo und in welchen Verhältnissen ich mich befinde.« Also sprechend fühlte er sich nach seinem armseligen Lager und schlummerte mit schwerem Herzen ein. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 11. September 2024.